nächsten Morgen schmiedeten die drei Detektive gleich beim Frühstück Pläne für den Tag. Peters Aufgabe war es, Steve Young einen Besuch abzustatten. Justus sollte ins Brother Jonathan gehen und Amanda unauffällig über ihren Onkel ausfragen. Und Bob wurde in die kleine Bibliothek von Sandfield geschickt, um alles über Geoffrey Young herauszufinden. Hm. Ja, keiner hier. Aber eine Leiter. Hm. Eieiei, das ist ja ein richtiges Antiquariat. Entschuldigung, wo finde ich denn die Bücher von Robert Arthur? Aua, pass doch auf! Ach, haben Sie mich erschreckt? Ich arbeite hier nicht. Was machst du dann auf der Leiter? Das würde ich auch gern wissen. Die ist nämlich nur für Angestellte. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, man kann die einfach, ich komme runter. Unmöglich. Man kann doch nicht einfach auf eine Leiter klettern, nur weil sie da steht. Das ist ja lebensgefährlich. Vielen Dank. Ich komme hier schon alleine klar. Robert Arthur finden Sie da hinten im Regal. Unter A. Ja, danke. Bitte entschuldigen Sie, ich wollte nicht... Ist schon gut. Die Bücher sortiere ich nachher wieder ein. Warten Sie, ich helfe Ihnen tragen. Danke. Wir legen die Bücher dort auf den Schreibtisch. Was führt dich denn zu uns? Ich bin auf der Suche nach Informationen über einen ehemaligen Bürger von Sandfield. Geoffrey Young. Sagt Ihnen der Name etwas? Geoffrey Young? Ja, der sagt mir etwas. Ich könnte dir etwas über ihn erzählen. Echt? Ich meine, was wissen Sie denn über ihn? Einiges. Ich habe ihn schließlich gekannt. Ach. Paprika. Wie bitte? Damals war ich noch ein junges Mädchen und er schon ein erwachsener Mann. Aber wir waren befreundet, wenn man das so sagen kann. Ah. Ich habe für ihn geschwärmt. Alle Mädchen in Sandfield haben für ihn geschwärmt. Aber mich mochte er wirklich. Er hat mich immer mit meinen roten Haaren aufgezogen und mich Paprika genannt. Das ist lustig. Und mir versprochen, dass er mich auf seinem Schiff in die Südsee mitnimmt. Oh. Leider ist er so früh gestorben. Noch Jahre später habe ich mich gefragt, ob er mich wohl mitgenommen hätte. Ach, er war ein toller Mann. Aber du willst bestimmt ganz andere Sachen wissen. Ja, mich würde interessieren, ob er viel in der Welt herumgekommen ist. War er zum Beispiel mal in Afrika? Afrika? Nein, ganz sicher nicht. Er hat eigentlich immer nur von der großen Welt geredet. Mhm. Aber weiter als bis nach San Francisco ist er nie gekommen. Hm. Man erzählt sich, Geoffrey habe den Schatz der Brother Jonathan gefunden. Oder zumindest einen Teil davon. Oh ja, das erzählt man sich. Und? Ist das die Wahrheit? Ah, über diese Frage diskutieren die Menschen hier in Sandfield schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und du wirst so viele Meinungen hören, wie du Leute befragst. Ich kann dir nur sagen, was ich denke. Ja. Eines Tages, als Geoffrey mir mal wieder versprach, mich in die Südsee mitzunehmen, mochte ich ihm nicht mehr glauben. Nein. Das sagst du doch nur so, entgegnete ich. Du hast gar kein Geld, um in die Südsee zu segeln. Und weißt du, was er antwortete? Aber Gold, Paprika. Ich habe Gold. Und er holte eine Münze hervor, eine Goldmünze, und zeigte sie mir. Aha. Ich wusste damals nicht, ob das Gold echt war oder wieder nur ein Scherz von ihm. Er machte gern Scherze. Aha. Ich beschloss, ihm nicht zu glauben. Aber eigentlich taten Sie es doch. Nun ja, ein paar Wochen später geschah dann das Unglück. Die Eureka lief gegen einen Felsen und sank. Oje. Geoffrey konnte sich zwar an Land retten, bekam aber eine Lungenentzündung. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Tut mir sehr leid. In den 2 Wochen, die er noch zu leben hatte, besuchte ich ihn einige Male. Die ganze Zeit war er davon überzeugt, dass er wieder gesund werden würde. Einen Geoffrey Young haut so schnell nichts um, hat er immer gesagt. Doch er bekam hohes Fieber. Nee. Und im Fieber saß ich einmal neben ihm. Er sah so schwach und alt aus plötzlich. Ich hielt seine glühende Hand und er sagte... Das Gold liegt jetzt gut versteckt in der Tiefe. Ob es wohl jemals wieder auftaucht? Und dann schenkte er mir die Münze. 2 Tage später war er tot. Eine Münze? Hier. Ach. Jahre später habe ich die Münze prüfen lassen. Und? Sie ist echt.